Mordsreklame von Gerhard Herrn. Regie Frank Hübner. Scheiße! Wenn er jetzt nicht da vorne aus der Kurve zischt, sind wir abgehängt. Wieso denn das? In dem Waldstück gehen mindestens zwei Forststraßen ab. Na dann, gute Nacht, Marie. Vielleicht übersieht er sie ja bei dem Affenzahn. Na, ist so da, wir haben ihn wieder. Drück auf die Tube, Mann! Berta 2, wo seid ihr? Plötzliche Autobahnausfahrt. Wenn er die erreicht, sind wir ihn los. Ja, wir tun, was wir können. Na, hoffentlich. Muss eine verdammt schnelle Karre sein, an der wir dranhängen. Irgendein Nobelschlitten, sagt Heinz. Die Marke kennt er nicht. Berta 2, schafft ihr's? Sind schon so gut wie da. Vor dem Zubringer querstellen und weiter raus, mit Knarre. Den Burschen ist nicht zu trauen. Verstanden. Da kommt er. Wir kriegen ihn. Und raus! Die sind schon draußen. Berta 1, wie läuft's bei euch? Gleicher Abstand wie zuvor. Der Kerl hat mindestens 50 PS mehr als wir. Was ist mit Berta 2? Hat sich gerade postiert. So, jetzt sitzt du in der Falle, mein Freund. Mann! Ist der wahnsinnig? Was gibt's, Heinz? Ras! Wie ein Geschoss! Heinz! Gleich muss es krachen! Springt zur Seite, Jungs! Heinz! Das darf doch! Basta! Ich komm wieder auf uns zu! Querstellen und raus! Auf die Reifen ziehen! Berta 1! Die sind auch schon raus. Und kannst du dir vorstellen, was da abgeht? Der Kerl muss seine Karre herumgerissen haben, als er Berta 2 sah und fährt jetzt wieder zurück. Ach, sowas gibt's da nicht. Bei dem Tempo. Ja, können muss man es schon. Na, red doch kein Blech. Noch nie was von Powerslide gehört? Angeber. So heißt das nun mal. Mann, das glaubt ihr nicht. Was, Heinz? Gleich. Lass mich erstmal Luft. Das glaubt keine Sau. Das war das Erste. Was zum Henker? Legt einen Powerslide hin, kurz bevor er Berta 2 rammt. Kommt dann mit dem gleichen Zahn zurückgeschossen. Bleibt von der Karre weg, Mehmet! Die fliegt dir gleich um die Ohren. Welche Karre 1? Na, der logisch richtig. Red endlich Klartext. Der Hobel hängt am Fahrbahndamm, ist voll in einen Busch reingedonnert. Der hat ihn aufgehalten, sonst liegt er ganz unten. Und der Fahrer? Waren zwei. Beide bei voller Fahrt raus. Türen auf, Rolle rückwärts, Hecht in den Straßengraben. Einer links, einer rechts. Sowas hast du noch nicht gesehen. Was ist denn hier los, Leute? Das glauben Sie nicht, Chef. Was? Dann nur Blockitou hier? Was dagegen? Das war immer noch deine Scheißlaune. Na, stick dran. Also schieb ich an. Heinz, hörst du mich? Mehmet! Mehmet! Irgendetwas hat mich am Arm erwischt. Scheint aber nicht da. Bleib liegen. Ich hol Verbandszeug. Mehmet hat's erwischt. Schick deinen Krankenwagen. Ende. Sofort. Übernimmst du, Schicher? Berta 2. Könnt ihr uns vielleicht sagen, was da läuft? Wir sind gerade eingetroffen. Das verfolgte Fahrzeug ist von der Straße abgekommen und dann offenbar explodiert. Was ist mit den Insassen? Weg. Alle beide. Wir konnten nur noch sehen, wie sie sich aus dem Fahrzeug fallen ließen und dann verduftet sind. Was heißt verduftet, Mann? Sie kennen offenbar den Straßenabschnitt nicht, an dem wir stehen. Links Wald, rechts steil abfallender Fahrbahndamm. Am Fuß des Dammes Wiederwald. Einer von den beiden, der Beifahrer, der hat sich da wohl runterrollen lassen und unten in die Büsche geschlagen. Der beste Stunt, den ich je gesehen habe. Filmreif, wenn Sie mich fragen. Berta 2, Brockmeier hier. Ja, Herr Brockmeier. Können Sie feststellen, an welcher Stelle des Wagens die Explosion stattgefunden hat? Benzintank oder Motor? Sofort, Herr Brockmeier. Bin gleich zurück. Wozu willst du das wissen, Brocki? Meine Sache, oder? Mit dir kann man wohl überhaupt nicht mehr reden. Wie geht's bei uns weiter? Verfolgung aufnehmen lassen? Im Wald, zu Fuß. Haben Sie auch wieder recht. Zwei Burschen, die sich bei Tempo 200 aus dem Auto katapultieren, fängt man nicht mit dem Schmetterlingsnetz. Das sind keine puppligen Autoknacker, das sind Profis. Profis in was? Da denken Sie an die Rumänen von, wann war denn das? Vor 2-3 Jahren. Bist ein kluges Kerlchen, Schilcher. Donnerwetter, Kommissar Brockmeier hat genug, Ihnen seine Anerkennung auszusprechen. Ist der Brockmeier da? Hier bin ich, also? Das verunglückte Fahrzeug brennt, aber wenn Sie mich fragen... Was glauben Sie, tue ich gerade? Bitte höflichste Vergebung, Herr Kommissar. Die Antwort lautet, das Dach der Fahrgastzelle wurde weggerissen. Mehr lässt sich nicht ausmachen. Das Dach? Sind Sie sicher? Ich berichte, was ich gesehen habe, Herr Kommissar. Wenn Sie mich fragen... Pardon. Meiner Ansicht nach ist weder der Motor noch der Benzintank explodiert, sondern, so blöd es klingt, der Wagen selbst. Man könnte meinen, er habe einen Sprengsatz transportiert. Ein Sprengsatz? Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, helfe ich jetzt meinem Kollegen. Der macht bereits Selbstversuche. Ja, ja, schon gut. Ende. Arsch. Tja, Brocky, so macht man sich Freunde. Ach, rutsch mir doch. Brocky? Ja? Wer hat diese Straßenkontrolle eigentlich angeordnet? Kennst du dich in deinem eigenen Laden nicht mehr aus? Wenn das Wetter schön ist und nichts Besonderes anliegt, geht die Polizei auf Straßenraub. Aber du musstest ja 3 Tage lang deinen Sprössling verheiraten. Mann, oh Mann, hat der eine Laune. Mehmet soll es erwischt haben. Schächer sagt... Der sagt viel. Scheint aber zu stimmen. Der Wagen... Ziemlich teures Teil. Gilt nicht als gestohlen gemeldet. Fährt eine Kontrolle beinahe über den Haufen. Wird verfolgt, gestellt, schlottert herum, rast zurück. 2 Mann steigen bei vollem Karacho aus. Und kurz darauf fliegt der Kübel in die Luft. Kolberger meint... Ja. Ja, Sprengsatz an Bord. Chef? Habe ich Ihnen irgendwas getan? Blöde Frage. Ja, so wie Sie in den letzten Tagen drauf sind, sagen übrigens alle... Gebert, was glauben Sie, mache ich hier? Sie ordnen irgendwelche Zettel. Ich spiele Puzzle, Gebert. Und zwar aus reiner Ratlosigkeit. Hier. Zettel 1 bis 7, Einbruchdiebstähle. Alle verübt binnen weniger als 10 Tagen. Was wird geklaut? Nur das Geld aus der Ladenkasse. Bei Blumenschmidt knapp 4.000 Mark, beim Schuh aus Italia 1.500, bei allen übrigen geringere Summen. Zettel 8. Beim Optiker am Marktplatz kommen nur Haftschalen weg. Zettel 9, beim Schlüsseldienst Wegner fehlt gar nichts. Die Angabe ist überholt. Wegner hat erst heute Morgen bemerkt, dass ihm ein PIC-Spezialset fehlt. Ein Elektro-Dietrich? Dank dem er für 3 Minuten Arbeit 250 Mark kassieren kann, wenn ihm die Haustür zugefallen ist und der Schlüssel innen steckt. Na, sehen Sie, schon wieder so eine Merkwürdigkeit. Einerseits sind da ganz offensichtlich Profis am Werk, die nachts in einen Laden einsteigen können, ohne den nebenan schlafenden Inhaber aufzuwecken. Andererseits fehlt den Burschen ein so simples Einbruchswerkzeug wie dieser Elektro-Dietrich. Und dann noch, auch noch Haftschalen. Können Sie mir sagen, wie das zusammenpasst? Ich fürchte, nein. Darf ich mal? Was ist denn mit diesen beiden Zetteln? Lissy und... Das kann ich jetzt nicht lesen. Club and Racket. Habe ich aus schierer Verzweiflung notiert. Irgendwer behauptet, die hätten noch geöffnet. Dabei schließt das Hotel normalerweise schon im Frühherbst. Stimmt. Soll ich dort mal anrufen? Na, lohnt nicht. Das nehmen wir nachher im Vorbeigehen mit. Erst will ich zu Lissy. Was die gemeldet hat, könnte eher in unser Raster passen. Obwohl es der merkwürdigste Fall von allen ist. Kleine, zierliche Frau schlägt Fernfahrer nieder, beraubt ihn und löst sich dann in Luft auf. Sagt Lissy. 400 Mark sollen dem Mann abhanden gekommen sein. Kleine Beute hier, kleine Beute da. Wäre eine Übereinstimmung. Aber Sie sagen ja selbst, machen Profis sowas? Dabei dachte ich vor allem an die Autoknacker von heute. Das waren sogar Profis der Extraklasse. Schilcher... Fühlt sich an die Rumänen von damals erinnert, ich weiß. Ist doch was dran? Ja, aber nicht genug. Die Burschen, die er meint, konnten auch aus fahrenden Autos hechten. Aber ihre Brüche waren keine Feinarbeit, sondern Stoßtruppunternehmen. Im Rückwärtsgang durch die Ladentür, Tresor angeseilt und aus der Wand gezerrt. Dagegen unsere Leute hinterlassen überhaupt keine Spuren. Sauber ausbaldowert waren die Brüche auch noch. Die Jungs wussten jedes Mal genau, was sie wollten. Nie lange herumgesucht, immer rein, hingelangt und wieder raus. Sieht irgendwie nach Beschaffungskriminalität aus. Aber die müssen doch ziemlich dämlich sein, wenn sie sich bei derartigem Risiko mit solchem Kleckerkram abgeben. Oder sie bereiten sich auf eine wirklich große Sache vor. Sowas wie den nächsten Versuch, ein Auto mit Sprengstoff zu präparieren, nachdem der erste in die Hose ging. Aha. Könnte einem ja direkt Angst machen. Was glauben Sie, warum mir das Hemd flattert? Chef, das hätten Sie ruhig mal andeuten können. Oder bin ich verpflichtet, Sie für unfehlbar zu halten? Ist ja gut, Gebert. Also, jetzt erstmal zu Lissy. Da schau her, die Schmier. Habe die Ehre, Herr Kommissar. Servus, Gebert. Hast dich lang nicht mehr sehen lassen. Na nun, mein Herr Assistent verkehrt im Wiener Herz. Na nicht, wird er hier verkehren, wo er bei mir seinen ersten Cuba Libre getrunken hat. Aber Lissi, als Cuba Libre in Mode war, hättest du mir noch gar keinen Alkohol einschenken dürfen. Na galant, Samerheit, sehr galant. Reibt deiner alten Freundin hin, dass auch an ihr die Zeit nicht spurlos vorübergeht. Wacholder wie immer, Herr Kommissar. Einen Doppelten, bitte. Einen Einstöckigen werde ich Ihnen hinstellen. Warum Sie heute hier sind, kann ich mir denken. Also dann schieß mal los, Lissi. So, wie war das nun mit der zierlichen Dame und dem Fernfahrer? Komisch war's, Gebert. Direkt zum Kugeln. Ausgerechnet der Jean aus Metz legt sich mit einer Karatekämpferin an. Karatekämpferin? Naja, was denn sonst? Der Jean kommt so 4-5 Mal im Jahr vorbei und packt da drüben auf dem Rastplatz. Also ein Brocken der Jean, ein Trumpf von einem Mannsbild, oder? Also was sagt denn ihr zwei jetzt, Waschandle? Wart's da auch dabei? Stimmt's oder hab ich recht? Du hast recht, Lizzi. 2 Zentner Minimum. Na, da ist er gestanden, der Jean. Und da hinten die kleine Blonde. Na, das war eine schwarzhaarige, Lizzi. Also nix an der Bar, Frau erzählen, Bursche. Das war eine Blonde, die was sich schwarz gefärbt hat. Und was hat die falsche Schwarzhaarige nun gemacht? Na, also die kommt rüber und fragt den Jean was. Der fragt was zurück. Na, so sind sie ins Gespräch gekommen. Ja, und weiter, Lizzi, weiter. Auf einmal zeigt er ihr 3 blaue. Sie schüttelt den Kopf. Da gibt er noch einen dazu. Die Dame war also auf Anschaffe. Na, das glaube ich eher nicht. Auf alle Fälle war es keine Professionelle. Trotzdem ist mit ihm raus. Zu seinem Wagen? Na, zum Beichten werden es gegangen sein. Also ungefähr, sagen wir, 10 Minuten später kommt der Jean wieder rein. Blutet wie eine Sau. Nicht übertreiben, Chaco. Ein Platzwunden hat er gehabt. Am Kopf. Sagt, er sei gegen die Treppenkanten gefallen. Und, sag ich, wo ist dein Flitscherl? Sagt er, was hat er gesagt? Scheiß Nutten, hat er gesagt, Lizzi. Jedenfalls war's weg, samt dem Geld. Was heißt, sie hat ihn flachgelegt mit Karateschlägen? Also, wie er das behauptet hat, der Jean, da war er schon blau. Trotzdem muss irgendwas dran sein an der Geschichte. So ein Riesenlackel und so eine kleine Person legt ihn aufs Kreuz und kassiert ohne Leistung. Ja, wo sind wir denn? Also, das war gestern Abend, sagst du? Gegen 10, 11. Und dieser Jean, wo ist der jetzt? Na, der hat seinen Rausch ausgeschlafen und war dahin. Ja, einer seiner Anhänger steht da draußen. Übermorgen wird er mit dem zweiten hier sein. Wissen Sie, was er geladen hat? Der Jean ist Autotransporteur. Na, einen kleinen auf die Reise, Herr Kommissar. Nein, nein, danke, Frau Lizzi. Wie lange sind Sie heute noch im Geschäft? Na, bis zur Polizeistunde, wie immer. Dann schicke ich Ihnen 2 Kollegen vorbei, denen Sie bitte dabei helfen, ein Phantombild der falschen Schwarzhaarigen zu erstellen. Die Herren werden so freundlich sein, sich ebenfalls daran zu beteiligen. Das kriegen wir schon. Ist auch kein Problem. Ne? Also, schönen Tag noch. Servus, Lizzi. Habe die Ehre, Herr Kommissar. Servus, Gebert. Lass dich wieder einmal anschauen. Ja, mach ich, Lizzi. Mach ich glatt. Donnerwetter. Spinn ich oder was? Ich glaub selber nicht. Da. Das ist ja tatsächlich Jaguar XKI. Schönstes Auto, das hier über den Asphalt schoss. Und hier, schauen Sie sich das an. Sieht aus wie ein Raumschiff. Eine Galaxie von Ford. Die Kiste wurde doch nie gebaut. Sind Sie sicher? Jetzt nicht mehr. Und der hier? 60er Jahre Ferrari. Das reinste Automuseum. Da stehen ein paar Millionen rum. Einfach so. Auf einem unsgewöhnlichen Hotelparkplatz. Und alle Wagen mit französischen Nummernschildern. Tag, die Herren. Kann ich Ihnen behilflich sein? Tag, nein. Das heißt... Sie wissen, dass das Club & Racket geschlossen hat. Wir wissen, dass es geschlossen sein sollte, aber offenbar ist das ja nicht der Fall. Optische Täuschung, meine Herren. Direktor Bovinger beherbergt nur noch ein paar Freunde, wenn Sie also netterweise... Langsam, langsam. Wer sind Sie überhaupt? Einer dieser Freunde. Und wer sind Sie? Kriminalpolizei. Kommissar Brockmeier und Hauptmeister Gebert. Ach ja, könnte ich Ihren Ausweis sehen, Herr Brockmeier? Bitte? Danke. Darf man fragen, was Sie hierher geführt hat? Übrigens, mein Name ist Rohleder. Wir versuchen, einen Autodiebstahl aufzuklären, Herr Rohleder. Vermisst der Besitzer dieses Nobelfuhrparks einen seiner Schlitten? Wurde Ihnen etwas dergleichen gemeldet? Nein, aber gerade das wundert uns. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich nämlich um ein ziemlich teures Stück und ein sehr seltenes. Keiner von denen, die es gesehen haben, kannte den Typ. Das Auto wurde also gesehen. Auch konfisziert? Ging leider nicht. Die Karre explodierte vor den Augen unserer Leute. Explodierte? Mit einem lauten, hässlichen Knall. Ach, und was wurde aus den Insassen? Konnten das Fahrzeug vorher verlassen und sind seither flüchtig. Sieht so aus, als gäbe Ihnen das zu denken, Herr Rohleder. Zerbrechen Sie sich bitte nicht meinen Kopf. Wie käme ich dazu? Kommen Sie, Gebert. Wo wollen Sie hin? Zu Herrn Bufinger. Das lassen Sie gefälligst bleiben. Wollen Sie uns bei einer Ermittlung behindern? Nun, seien Sie doch nicht so stur. Was heißt hier stur? Wir möchten einen Blick auf die Meldezettel werfen, das ist alles. Na schön, Vorschlag zur Güte. Ich nenne den Namen des Mannes, dem diese Autos gehören, und Sie behalten ihn für sich. Warum sollte ich das tun? Weil es für Sie am bekömmlichsten wäre. Klingt ja fast wie eine Drohung. Ein Rat. Herr Brockmeier, nur ein guter Rat. Erteilt von höherer Stelle, nehme ich an. Wie kommen Sie darauf? Sehen Sie sich an, Herr Rohleder. Braves, weißes Bürohemd, nicht gerade teuerste Sorte, gedeckter Anzug von der Stange. Ich würde sagen, Reihenhaus noch nicht ganz abbezahlt, weil die Söhne studieren und die Frau den Zweitwagen als Statussymbol braucht. Oberregierungsrat? Sie riskieren ganz schön viel, Herr Brockmeier. Dann also Regierungsdirektor. Mehr biete ich nicht. Jedenfalls könnte ich jemand ans Telefon rufen, der Ihnen Manieren beibringt. Bitte? Dann weiß ich wenigstens, woran ich bin. Wie heißt also der Herr dieses Fuhrparks? Arslanow. Arslanow? Ich habe gleich gewusst, dass Ihnen der Name nichts sagt. Er klingt irgendwie... Was meinen Sie, Gebert? Klingt irgendwie nicht rumänisch. Wieso rumänisch? Eine Spur, an der wir rumschnüffeln. Vergessen Sie die Spur und den Namen auch. Takte, Herr. Herr Regierungsdirektor? Was denn noch? Ein guter Rat von mir. Man will ja nichts schuldig bleiben. Ich höre. Besorgen Sie sich schleunigst eine halbe Hundertschaft Bereitschaftspolizei und lassen Sie den Laden hier abriegeln. Heute noch. Nö, nö, mein Lieber. Den Fürstenhohen Raven übernehmen Sie. Und wie soll ich ihn anreden? Was weiß ich, Herr Fürst, Hoheit, Durchlaucht, von mir aus auch Majestät. Hauptsache, er sagt uns, was wir wissen wollen. Eine andere Möglichkeit gibt's wirklich nicht. Na, gibt es schon. Aber das ist im Moment die beste. Diese Autosammler kennen sich doch alle. Wahrscheinlich weiß jeder von jedem, was er im Stall hat. Und Hohen Raven unterhält nun mal das einzige Automuseum weit und breit. Erzählen Sie ihm zum Ausgleich ein bisschen von den Wagen des Herrn Arslanow. Das wird ihm mit Sicherheit antören. Na los, ab dafür. Wie Durchlaucht befehlt. Die Herren Experten sind fertig. Und? Wie vermutet, die Karre war präpariert. Der Sprengsatz muss an der Kardanwelle befestigt gewesen sein. Von Spuren natürlich keine Spur mehr. Alles verbrannt. Ich tippe auf Semtex. Marien spucken immer noch die Rumänen im Kopf rum. Plastiksprengstoff aus dem Osten. Semtex war früher mal sehr beliebt, ist aber bei uns kaum noch zu beschaffen. Die Produktion in Tschechien soll eingestellt worden sein. Klingt gar nicht so unplausibel. Na nun, der Herr Kommissar nehmen gewöhnliche Menschen wieder zur Kenntnis. Kommen Sie, tragen Sie es mit Fassung, Schildchen. Wer ist denn das hier? Das ist das mit Lieses Hilfe erstellte Phantombild. Lassen Sie mal sehen. Wirkt sehr lebensecht, die Dame, ne? Hübsches Ding. Die habe ich gesehen. Ist noch keine halbe Stunde her. Wo? Draußen. Direkt vor der Inspektion. Sie sah zu, wie der explodierte Wagen abtransportiert wurde. Ich habe sie weggescheucht. Auch mit ihr gesprochen? Eher sie mit mir. Wollte wissen, ob ich den Herrn Redakteur Bierbaum kenne und wo er zu finden sei. Ich habe gesagt, Sie soll mal in der Wolfsschlucht nach ihm fragen. Da nimmt er um die Zeit gerne einen zur Brust. Die Dame sprach Deutsch? Natürlich, was denn sonst? Kein Akzent, kein rollendes R oder sowas? Einwandfreies Hochdeutsch. Aber... Ja? Etwas an dem Bild da ist falsch. Und was? Die Augen. Sie war nicht so hell wie ihr, eher... Also ich würde sagen, braun bis dunkelbraun. Interessant. Wieso? Haftschalen, Schilcher. Es gibt doch gefärbte Haftschalen. Aha, Sie meinen... Ja, beim Optiker am Marktplatz sind Haftschalen geklaut worden. Stimmt auffallend. Soll ich mal nachhaken? Darum wollte ich Sie gerade gebeten haben. Schon unterwegs. Das ging aber schnell, Gebert. Seine Durchlaucht sind kein Mann von vielen Worten. Korrekte Anrede übrigens, Fürst Hohenrafen. Er sagt, Fürst sei kein Titel, sondern ein Namensbestandteil. Man lernt nie aus. Was sagt er sonst noch? Aslanov. Vorname Aleko ist immer ein Begriff. Der hat eine Naturheilklinik in oder bei Nancy, die angeblich Millionenbeträge abwirft. Also, unter Autosammlern gilt er als schräger Vogel. Warum genau, habe ich nicht kapiert. Meine Zusatzfrage nämlich hat der Fürst nur mit einem Knurren beantwortet. Aristokratische Zurückhaltung, vermutlich. Würden Sie meinen? Als ich erzählen wollte, was da alles im Hof von Club & Record herumsteht, hat er ebenfalls nur geknurrt. Er scheint die Sammlung zu kennen. Aber das Wichtigste kommt noch. Aslanov stammt aus Bulgarien. Aha. Hat sich irgendwann von dort abgesetzt und lebt seither in Frankreich. Und? Was sagen Sie jetzt? War die rumänische Spur also gar nicht so falsch? Wenigstens die Generalrichtung stimmt. Was Aslanov hier wollen könnte, wusste der Fürst nicht. Ist ihm völlig schleierhaft. Vielleicht will er ja wieder zurück nach Bulgarien und macht dem Club & Racket nur Zwischenstation. Oder er lässt seine Nobelhobel hier verladen. Dieser Jean aus Metz soll ja Autotransporteur sein. Und was nun? Wir schauen mal in die Wolfsschlucht rein. Mit dem Phantombild. Schreck Bierbaum. Ah. Er nimmt die Nahrung wohl noch immer am liebsten in flüssiger Form zu sich. Darf man? Was sind Sie doch für ein elender Stinkstiebe. Brockmeier. Hackt auf den lässlichen Sünden anderer Leute herum, als sei ihm selbst das Himmelreich schon sicher. Wollen Sie sich von diesen Tugendbeten noch knechten lassen, Geber? Ich bin selbst ein sehr tugendhafter Mensch, lieber Herr Bierbaum. Pfui Deibel. So jung und schon so angepasst. Trink da! Ja? Ein Wacholder für den Kommissar, aber einen doppelten. Sonst kommt er nicht in die Gänge. Doppelte für Kommissar Brockmeier, sofort. Haben Sie jetzt Ihren Spaß gehabt, Bierbaum? Oh, der fängt erst an, Brockmeier. Sie sitzen nämlich in der Scheiße. Und das erheitert mich ungemein. Unsere Probleme sind doch längst nicht mehr Ihre Sache. Falls wir überhaupt welche haben. Sie haben, Mann, Sie haben. Und was mich betrifft, ein Journalist gibt erst dann auf, wenn er hört, wie man seinen Sarg zunagelt. Auch ein Pensionierter. Ein doppelter Roller für den Herrn Kommissar. Hexe gut eingeschenkt, wo du kommst. Dann schieben Sie ab, Trinkner. Also, Brockmeier. 7 oder 8 Einbruchdiebstähle binnen weniger als 10 Tagen. Und kein einziger davon aufgeklärt. Die Geschäftswelt wird unruhig. Wie wär's mit einem Kommentar? Sowas kommt vor, Bierbaum. Ist also quasi normal. Zumindest nicht unnormal. Nicht unnormal ist somit auch, dass bei Eisenbahnfahrer eine Dame erscheint, um einen Wurfanker zu erwerben. Da Faber sowas natürlich nicht auf Lager hat, bestellt er das Gerät und sagt, wann es da sein wird. Was geschieht? Genau zum angegebenen Termin, nämlich heute in der Mittagspause, wird bei ihm eingebrochen und der Wurfanker geklaut. Nennen Sie auch das nicht unnormal? Wurfanker? Woher wollen Sie das überhaupt wissen? Von einem unserer Anzeigenakquisiteure. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie die Rubrik zu der entsprechenden Meldung lauten wird. Polizei mit ihrem Latein am Ende. Aber dann erst diese andere Geschichte vom heutigen Tag. Wilde Verfolgungsjagd mit spektakulärem Ende. Krabum! Und bevor Sie weitere unqualifizierte Fragen stellen, nein, die Tagblattredaktion hört nicht den Polizeifunk ab. Sowas spricht sich einfach rum. Was bedeutet dieser gequälte Ausdruck in Ihren stahlblauen Augen? Der Chef bedauert vielleicht seinen Einfall, Sie ausgerechnet hier sprechen zu wollen, lieber Bierbaum. Oh, er ist meinetwegen in dieses reputierliche Lokal gekommen. Kennen Sie die hier abgebildete Dame, Bierbaum? Sollte ich? Sie hat nach Ihnen gefragt. Also werfen Sie gefälligst einen Blick auf das Bild. Ich bin schon dabei. Muss nur noch meine Brille. Nicht grunzen, antworten. Kommt mir vage bekannt vor, nur irgendwas stört. Was? Wenn euer Phantombildmacher sich für blond statt schwarz entschieden hätte, würde ich sagen, das ist die Tochter vom vermischten Dmitri. Von wem? vom vermischten Dmitri. In Journalistenkreisen beinahe eine Legende. Ich spreche von Dmitri Djankov aus Plovdiv in Bulgarien. Emeritierter Professor der Germanistik, versorgt seit Jahren die Redaktionen kleinerer und mittlerer deutscher Zeitungen mit Artikeln, Aufsätzen, Feuilletons der verschiedensten Art. Manche harmlos, andere gar nicht so uninteressant, aber alle blendend geschrieben. Im Übrigen wird Dmitri auch deshalb gerne gedruckt, weil er selbst Minimalhonorare klaglos akzeptiert. Ja, und warum vermischt er Dmitri? Weil seine frühen Arbeiten immer an den Herrn Redakteur der vermischten Abteilung adressiert waren. Inzwischen kennt er natürlich die meisten seiner Abnehmer mit Vor- und Nachnamen. Als ich vor Jahren mal in Varna Urlaub machte, hat er mich besucht. Dabei lernte ich auch seine Tochter kennen. Die damals aber blond war. Was haben Haarfarben bei Frauen schon zu bedeuten? Nadja hätte allerdings bei blond bleiben sollen. Schwarz steht ihr überhaupt nicht. Herr Kommissar, Telefon für Sie, dringend. Ausgerechnet. Hauptkommissar Berg am Apparat. Na, was schaffen Sie denn? Ich meine Telefonzelle am Trinkner. Sobald meine Gelddruckmaschine repariert ist. Trinkner! Sofort! Was gibt's, Charlie? Rohleder? Doch, kenne ich. Stimmt doch. Ich habe ihm tatsächlich geraten, sich 50 Mann vom Trachtenverein zu besorgen. Erkläre ich dir später, Charlie. Was? Ist wieder, dass du das erledigst? Ich dachte, er ist selbst dazu in der Lage, so wie der Bursche auftrat. Aber wenn die im Präsidium über ihn Bescheid wissen, warum ruft Rohleder dann nicht dort an? Ach, die wollen von mir? Okay, Charlie, reg dich ab, ich komm rüber. Tränkte, ich will zahlen. Bin schon da. Hat 7 Mark. Die Kleine ist übrigens weg. Welche Kleine? Ja, die von Van Dumpelt auf dem Tisch. Das heißt die ganze Zeit da in der Ecke. Sind Sie sicher? Hundert pro. Das Van Dumpelt könnte eine Fotografie von ihr sein. Und wann ist die Kleine weg? Na, kann ich nicht genau sagen. Ich habe Gebert auf sie aufmerksam gemacht. Aber als sie neu sehen wollte, lag nur das Geld für Milchkaffee in der Tasse. Gebert ist sofort raus und bis jetzt nicht zurück. Vielleicht schnappt er sie ja. Kohlberger? Hier, Herr Kommissar. Bis jetzt keine besonderen Vorkommnisse. Wo sind die anderen? Zwei Kollegen haben sich an der Brücke zum Golfplatz postiert. Martinez am Lieferanteneingang. Wenn Sie mich fragen... Schon gut, Kohlberger. Ich frage. 4 Mann Bewachung sind ein bisschen wenig für diese Riesenanlage. Ihr seid alles, was ich auf die Schnelle mobilisieren konnte. Die Jungs vom Trachtenverein treffen frühestens in 3 Stunden ein. Worauf sollen wir eigentlich achten? Auf alles, was nicht in die stille nächtliche Landschaft passt. Und von heute Morgen... Vergessen, Herr Kommissar. Ich wusste ja nicht, dass Sie in Trouble haben. Danke, Kohlberger. Läuten Sie mal für uns. Lassen Sie die Lefze nicht so hängen, Gebert. Dass Ihnen das Mädchen entwischt ist, war doch nicht Ihre Schuld. Ja? Kommissar Brockmeier ist eingetroffen. Sie machen aber auch nicht gerade einen glücklichen Eindruck, Chef. Ich bin sogar stocksauer, Gebert. Ach, nur weil Polizeidirektor Hanauer Sie so angepfiffen hat? Weil er Grund hatte, mich anzupfeifen. Ich stolpere in diesem Fall noch immer herum wie ein besoffener im Puff. Was Rohleder vom BND ist, habe ich sofort gerochen. Aber dass die Pullacher sich nicht um französisch-bulgarische Autosammler kümmern, hätte mir eben auch klar werden müssen. Inzwischen sind wir besser informiert. Im Gegensatz zu mir hat Hanauer Zeitung gelesen. Was? Sie wissen nicht mal, wer Aleko Aslanov ist? Stand doch in allen Gazetten. 10 Zeilen auf der letzten Seite. Prominenter Exil-Bulgare kehrt nach Hause zurück. Unter der Voraussetzung, dass er in alle bürgerlichen Rechte wieder eingesetzt wird, die ihm bei seiner Flucht in den Westen aberkannt wurden. Guten Abend, die Herren. Danke, dass Sie gekommen sind und vor allem dafür, dass Sie bei Ihrem Präsidium die Weichen so rasch gestellt haben. Keine Ursache, Herr Regierungsdirektor. Ein Oberamtsrat, Herr Kommissar. Direktoren befassen sich nicht mit solch dubiosen Angelegenheiten wie dieser. Dass mein Reihenhaus noch nicht abbezahlt ist, stimmt allerdings. Und das mit den Söhnen? Keine Söhne, dafür eine Tochter, die im 12. Semester Sinologie studiert und jetzt auf Töpferei umsteigen will. Kommen Sie herein, aber erschrecken Sie nicht. Ich habe das Personal nach Hause geschickt und meine Schutzbefohlenen in den 3. Stock verbannt. Bleiben wir am besten in der Halle. Von hier aus hat man auch den Treppenaufgang und die Fahrstühle im Blick. Sie wissen jetzt über Aslanov Bescheid? In Umrissen. Dann fragen Sie. Mein Amt hat mich ermächtigt, alle notwendigen Auskünfte zu erteilen. Warum will der Mann nach Bulgarien zurück, wo es ihm doch in Frankreich so gut zu gehen scheint? Von wollen kann gar keine Rede sein. Die Franzosen möchten ihn loswerden und haben mit Sofia einen Deal ausgehandelt. Aslanow wird rehabilitiert, und zwar magna cum laude. Rehabilitiert? Nach seiner Flucht in den Westen vor über 20 Jahren galt er der damaligen bulgarischen Regierung natürlich als Landesverräter. Ein Arzt? Ein prominenten Arzt. Aslanow hat vom ZK-Vorsitzenden abwärts alle wichtigen Staatsfunktionäre behandelt. Und dabei eine Menge brisanter Informationen aufgeschnappt. Vermute ich auch, ja. In Frankreich dürfte das sein Startkapital gewesen sein. Wovon man aber jetzt nichts mehr wissen will. Der Mo hat seine und so weiter und so weiter. Hm? Ja, das kann nicht alles sein. Ein Mann, den die Franzosen aus dem Land komplimentieren, muss sich zuvor ziemlich unbeliebt gemacht haben. Ist er denn ein so unangenehmer Zeitgenosse? Ein selbstgerechtes, widerwärtiges, aufgeblasenes Arschloch. Dazu eben ein Autonarr, der seine Spielzeuge nicht einen Moment aus den Augen lassen will. Und wie kommt Ihre Behörde in die Affäre rein? Wir wurden gebeten, ihn samt Ross an einem abgelegenen Grenzübergang zu übernehmen und unauffällig durch Deutschland zu schleusen. In Braunau sollten dann die Österreicher übernehmen. Aber irgendetwas muss da doch schiefgegangen sein. Wenn Sie es für sich behalten würden, ich fürchte, man hat uns geleimt. Auf der Hälfte des Weges erfuhren wir, dass es in Sofia zu erheblichen Unruhen kam, als sich die Nachricht von der vorgesehenen triumphalen Rückkehr als Lanovs herumgesprochen hatte. Der Bursche will hier nicht nur rehabilitiert, sondern regelrecht gefeiert werden. Widerstand gegen kommunistische Gewaltherrschaft, Eintreten für Freiheit und Demokratie, Aslanow, der Nationalheld. Und jetzt sitzt er zwischen den Fronten fest. Aus Frankreich abgeschoben, in Bulgarien nicht so willkommen wie erwartet. Man soll sogar Morddrohungen gegen ihn ausgestoßen haben. Weshalb Sie sich entschlossen, erst einmal hier Station zu machen? Ja, unser Präsident ist Stammkunde im Club & Racket. Er konnte Bofinger überreden, uns vorübergehend aufzunehmen. Wie soll's von hier weitergehen? Keine Ahnung. Aslanow telefoniert, faxt, telegrafiert pausenlos mit Sofia oder Paris. Mein Chef tut wahrscheinlich das Gleiche, aber bis jetzt nichts. Und dann kommen auch noch Sie und erzählen mir, dass ausgerechnet Aslanows Lieblingswagen, ein Monteverdi, nicht nur geklaut, sondern auch präpariert worden ist. Inzwischen wissen wir außerdem, dass sich eine Dame bulgarischer Nationalität in der Gegend herumtreibt. Eine Dame? Eine junge Frau namens Nadja Djankov, die fließend Deutsch spricht, möglicherweise in Karate ausgebildet ist, aber nur über wenig Geld verfügt. Wir besitzen sogar ein Phantombild von ihr und hätten sie vor 3 Stunden fast geschnappt. Wird wenigstens nach ihr gefahndet. Leider scheint Frau Djankov eine Verwandlungskünstlerin zu sein. Und geübt im Abschütteln von Verfolgern. Bis jetzt haben wir nicht die leiseste Ahnung, wo sie sich aufhält. Der einzige Bekannte, den sie hier hat, weiß es ebenfalls nicht. Aber irgendwo muss sie doch untergekommen sein. Kein Gasthof, keine Pension im ganzen Landkreis hat einen Gast namens Nadja Djankov oder eine Person, die auf ihre Beschreibung passt. Falsche Papiere vielleicht? Daran glaube ich nicht. Wenn Frau Djankov in Deckung bleiben wollte, hätte sie kaum versucht, mit dem Bekannten Kontakt aufzunehmen. Noch dazu mit einem Journalisten. Ja, mutet sehr widersprüchlich an. Sind Sie überhaupt sicher, dass zwischen dieser Frau und Aslanow ein Zusammenhang bestehen könnte? Herr Ruhleda, ein Mann wie Aslanow taucht hier auf. Sein Lieblingswagen wird geklaut und präpariert. Dann erscheint auch noch eine ziemlich undurchsichtige Landsmännin von ihm auf der Szene. Halten Sie das für Zufall? Sie haben ja recht. Was wollen Sie weiterhin unternehmen? Na, bis zum Eintreffen der Bereitschaftspolizei müssen Sie sich dem Schutz der 4 Kollegen anvertrauen. Wir selbst konzentrieren uns auf Frau Djankovs Bekannten. Vor seinem Haus steht ein Wagen mit 2 von unseren Leuten. Er selbst hat zugesagt, mich sofort zu unterrichten, wenn die Dame sich bei ihm meldet. Von da an können wir nur hoffen, dass sie uns vielleicht auf die Spur der Leute bringt, die Aslanow mit Semtex ins Jenseits befördern wollten. Das allerdings dürften ziemlich gefährliche Burschen sein. Profis. Möglicherweise bulgarische Kollegen oder Ex-Kollegen von Ihnen. DS-Leute. Großer Gott. DS? Djuljava Sigonost. So hieß bis vor kurzem der bulgarische Geheimdienst. Klingt, als hätten Sie Respekt vor dem Haufen. Und ob ich das habe, Herr Brockmeier. Und ob. Na, dann wollen wir uns mal warm anziehen. Bringen Sie uns wieder raus? Selbstverständlich. Herr Brockmeier? Was ist? Sehe ich ja, wenn Sie sprechen. Komme. Bis morgen früh, Herr Ruhleda. Ja, und nochmals, ich öffne das Tor. Ja, Schilcher? Ah, hat er also endlich nach Hause gefunden, der Herr Ex-Redakteur. Habt ihr ihn angequatscht? Oh, er euch. Was? Zum Frühstück bei ihm? Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Oh, das wird ja immer besser. Seit wann lädt Bierbaum ins Café Lebrecht? Jetzt geht mir der Knoten auf. Die Dame hat sich also gemeldet. Nein, Schildchen, nach Hause könnt ihr deswegen nicht. Die Kollegen hier am Club and Racket brauchen dringend Verstärkung. Beeilung bitte. Gibt's was? Nadja Djankov hat sich bei Bierbaum gemeldet. Morgen um 7:30 will er sie uns vorstellen. Im Café Lebrecht. Ich fürchte, Nadja, wir bekommen Besuch. Und zwar von der Kriminalpolizei. Bitte erschrecken Sie nicht. Warum sollte ich erschrecken, Herr Bierbaum? Sieh an, wen haben wir denn da? Nadja, darf ich bekannt machen? Kommissar Brockmeier. Guten Tag. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Aber gern, Fräulein Djankov. Oder Frau Djankov? Fräulein, wenn es unbedingt sein muss. Herr Bierbaum hat Ihnen wohl von mir erzählt? Wir wären uns fast schon begegnet. Tatsächlich? Was glauben Sie, Brockmeier hat Nadja mir gerade eben angetragen. Was denn, Bierbaum? Ihr Vater, Professor Dmitri Djankov, will mich damit betrauen, dem deutschen Publikum seine neueste Arbeit nahezubringen. Ich dachte, er ist ohnehin ständiger Kunde bei Ihnen. Aber diesmal handelt es sich um eine größere Sache. Eine sehr große sogar. Bin ich auch gespannt. Ja, also Professor Djankov hat in jahrelanger Forschungsarbeit nachgewiesen, dass die Nibelungen nicht, wie man bisher annahm, in Ungarn ums Leben kamen, sondern in der Nähe von Plovdiv, an der schönen Mariza, dem damaligen Philippopel. Was sagen Sie dazu? Donnerwetter. Das ist eine Sensation, Brockmeier. Die Historikerzunft wird Kopf stehen. Mit anderen Worten also, Fräulein Djankov hat sich aus Bulgarien eigens hierher bemüht, um den berühmten Journalisten Bierbaum mit dieser Entdeckung bekannt zu machen. Von allen seinen deutschen Freunden bringt mein Vater Herrn Bierbaum das bei weitem größte Vertrauen entgegen. Wie schön für ihn. Ich hoffe, Sie sind in unserem Städtchen gut untergekommen, Fräulein Djankov. Aber ja, Herr Kommissar, Burg Moorstein ist eine ganz zauberhafte Jugendherberge. Jugendherberge? Ein Hotelzimmer kann ich mir leider nicht leisten. Wohnen auf Burg Moorstein zufällig noch andere Landsleute von Ihnen? Bis vor kurzem war das der Fall. Drei Freunde, mit denen ich gekommen bin. Aber denen ist das Geld früher ausgegangen als mir. Weshalb Sie wieder abgereist sind? Ja, leider. Fräulein Djankov, sagt Ihnen der Name Aleko Aslanov etwas? Was für eine Frage, Herr Kommissar, natürlich. Und was sagt er Ihnen? Aslanov ist einer der bekanntesten und widerwärtigsten Verräter in der jüngeren Geschichte meines Landes. Ein Verräter, sagen Sie? Ist Ihnen denn nicht bekannt, dass die Regierung Ihres Landes Herrn Aslanov rehabilitieren will? Die Regierung wurde bestochen. Aslanov soll in Frankreich sehr viel Geld gemacht haben. Damit will er sich nun reinwaschen. Reinwaschen? Ist es nicht eher so, dass man die Motive für seinen Übertritt heute anders beurteilt als damals? Sie meinen, weil der Westen gesiegt hat? Weil der Kalte Krieg ganz einfach als abgeschlossen gilt. Gegenfrage. Werden auch westliche Verräter von ihren Regierungen rehabilitiert, nur weil der Kalte Krieg zu Ende ist? So denken Sie also. Wenn meine Logik fehlerhaft ist, weisen Sie es mir bitte nach. Kann ich mal Ihre Papiere sehen? Typisch. Statt sein Gehirn anzuwerfen, zückt er den Polizeiknüppel. Schnauze, Bierbaum. Sind Sie kurzsichtig, Fräulein Djankov? Tragen Sie Haftschalen? Chef? Ja? Kommen Sie mal bitte mit. Gott! Bitte, Chef. Da was zum Teufel? Chef, Aslanov wohnt im dritten Stock. Die Burschen haben einen Wurfanker geklaut und jetzt sind sie verduftet. Himmels Willen, ja. Vielleicht hat die Kleine gestern in der Wolfsschlucht was aufgeschnappt und sich deswegen so rasch verdrückt. Aufgeschnappt? Doch hoffentlich nicht mein Telefongespräch. Scheiße! Fräulein Djankov, Sie sind vorläufig festgenommen. Kommen Sie bitte mit. Oh, mach schon, du Lahmarsch. Hauptkommissar Grüninger? Wer dann? Wer ich bin, das habe ich doch schon gesagt, Kommissar Brockmeier. Ich habe eure Trachtengruppe angefordert. Ob ich was nicht weiß? Verdammt, wir sind ja schon auf dem Weg zu euch. Ja, in höchstens 5 Minuten. Was soll das denn? Hängt einfach ein, der Mistkerl. Los, Blaulichtgeber, du volle Pulle. Hab mir die Nummer von Ruhle das Handy. Steckt im Halter. Was ist denn eigentlich los? Das noch. Da stimmt wirklich was nicht. Gas, Gebert, Gas! Ich stehe schon mit dem Fuß auf der Batterie. Es spinnt der Kerl. Was ist? Einer von den Grünen will uns stoppen. Aus dem Weg, Mann, oder du klebst an der Windschutzscheibe. Ja, du mich auch! Oh Gott, ich hab's geahnt. Gebert, endlich. Seit 10 Minuten versuche ich euch zu erreichen. Was ist passiert? Explosion. Ziemlich genau 8 Uhr, 3. Stock. Da, wo der Rauch rausquillt. Und weiter? Wie es aussieht, nur ein Toter. Ein weiterer Mann leicht verletzt. Der, der uns heute nach Kaffee gebracht hat. Rohleder. Wo ist der? Da drüben. Wird gerade verarztet. Herr Rohleder, ist dem was passiert? Nein, nein. Es ist nur ein Kratzer. Und wie? Ich klopfe an Aslanows Tür und genau in dem Moment, rums, ich mich jetzt zur Seite gepustet. Die Bombe war im Badezimmer angebracht, wahrscheinlich mit dem Rasierstecker verbunden. Ja, zumindest ist das eine gängige Methode. Aslanow? Voll erwischt. Sie hatten recht, das waren Profis, müssen von außen eingestiegen sein, ohne dass Aslanow sie bemerkt hat. Oder ich. Oder ihre Leute. Ich frage mich, warum sie ihn nicht einfach im Schlaf ermordet haben. Vermutlich wäre ihnen das nicht spektakulär genug gewesen. Ja, könnte was dran sein. Rohleder? Mein Chef, entschuldigen Sie mich, Herr Kommissar. Ja. Ja, ich höre Ihnen doch zu. Oh, den haben Sie jetzt am Kanthaken. Armer Teufel. Sollen wir reingehen, Chef? Nein, auf uns wartet erst mal eine Dame. Na? Nadja scheint die Vernehmung beinahe zu genießen. Plaudert, lächelt. Gibt aber nichts preis, womit wir sie richtig hinhängen können. Karate? Was soll das bitte schön sein? Ach, dieser fernöstliche Kampfsport. Das ist doch nichts für eine Doktorin der Germanistik. Und was das Phantombild angeht, sie findet es geradezu schmeichelhaft. Dass diese Barbesitzerin sich so gut erinnern konnte, erstaunlich. Und die Sache mit dem Fernfahrer? Ein übler, schmieriger Typ hat sie belästigt, wollte ihr an die Wäsche. Da riss sie ihm das Geld einfach aus der Hand und rannte weg. Wobei er gestolpert und hingefallen sei. Die 400 Mark wären eben eine zu große Versuchung gewesen. Diebstahl also. Wenigstens etwas. Schwerer Diebstahl. Reicht gerade, um sie bis zur Abschiebung festzuhalten. Es stimmt, was die Dame sagt. Lissy hat tatsächlich per Annonce eine Spülhilfe gesucht. Darauf angesprochen wurde sie allerdings nicht. Trotzdem steht damit auch ihre Begründung für den Besuch im Wiener Herz. Sie war da, wollte sich bewerben, kam aber stattdessen mit Jean aus Metz ins Gespräch. Der möglicherweise für Aslanow unterwegs war, weshalb sie ihn aushorchen wollte. Vermutlich ja. Leute abschöpfen, Einbruchsobjekte ausbaldowern, das dürfte ohnehin Nadjas Aufgabe gewesen sein. Sie spricht perfekt Deutsch und konnte sich also in der Öffentlichkeit bewegen. Außerdem hatte sie eine hervorragende Legende. Fräulein Jankow ist jetzt aus dem Waschraum zurück. Na, dann wollen wir mal. Kommen Sie bitte mit, Bierbaum. Ich kann jedes zusätzliche Paar Ohren gebrauchen. Legende, sagen Sie? Diese alberne Geschichte. Nibelungen im Plovdiv abgeschlachtet. Taviert, ja, mein Schaukelpferd. Trotzdem könnten ein paar Idioten drauf abfahren. Außerdem konnte sie damit überall auftreten, wo ihr Vater Abnehmer sitzen hat. Möglicherweise auf dem ganzen Weg, den Aslanows Karawane genommen hat. Genial. Und am gerade günstigsten Ort konnten ihre Komplizen zuschlagen. Hat sie die Namen der anderen Bulgaren eigentlich herausgerückt? Anstandslos. 3 junge Männer, alle aus Sofia. Die Herbergseltern haben das bereits bestätigt. Uns nützt es gar nichts. Bitte, meine Herren. Können wir... Na nu? Sie wollten doch wissen, wie meine Haare wirklich aussehen, Herr Kommissar. Jetzt dürfte Ihnen klar sein, warum ich sie färbe. Früher war ich einmal blond. Ja, aber... Sie wissen doch, dass so etwas über Nacht geschehen kann. Man wacht auf, blickt in den Spiegel und sieht, man ist mit 25 Jahren schlohweiß. Schock vermutlich. Schock, Schreck, Schicksalsschlag. Die Fachleute halten sich da ein wenig bedeckt. Wollen Sie uns etwas dazu sagen, Nadja? Nein. Sagen lieber Sie mir, Herr Kommissar, warum ich hier festgehalten werde. Doch nicht wegen dieses Anschlags auf Aslanow. 2 Anschläge, Frau Doktor. Der erste missglückt, der nächste gelungen. Und Sie, eine Landsmännin von Aleko Aslanow, waren mit Ihren Freunden zur jeweiligen Tatzeit in der Nähe beider Tatorte. Das sollte uns nicht verdächtig vorkommen. Verdacht, Herr Kommissar, ist eine Sache. Beweise sind eine andere. Zumal in Rechtsstaaten wie dem Ihren. Sie haben den gleichen Beruf wie Ihr Vater, Germanistin. Richtig. Sie arbeiten für ein Forschungsinstitut, das sich mit zwischenstaatlichen Beziehungen beschäftigt. Wobei in meinen Bereich die deutsch-bulgarischen fallen. Forschungsinstitute forschen und sie forschen aus. Sprachlich absolut korrekt. Könnte es sein, dass der Name Ihres Institutes zufällig Duryava Sigurnost lautet, kurz DS? Und wenn, Herr Kommissar? Ich wäre selbst dann das, was ich tatsächlich bin. Eine schlecht bezahlte Staatsangestellte. So etwas soll es auch bei Ihnen geben. Ihre Aussagen von heute Morgen lassen den Schluss zu, dass der Tod von Aleko Aslanow Sie nicht gerade betrübt. Das trifft zu. Warum? Aslanow war eine absolut widerwärtige Erscheinung. Könnten Sie das ein bisschen näher ausführen? Gern. In seinen Anfangsjahren galt er als eine Art Wunderheiler, der mit Joghurtkulturen angeblich jede Krankheit behandeln konnte. Der Staat hat ihm eine eigene Klinik eingerichtet. Aslanow besaß 3 Luxusdatschen. Eine davon am Schwarzen Meer. Mit Preisen, Orden, Auszeichnungen wurde er geradezu überhäuft. Aber wie dankt er dafür? Setzt sich in den Westen ab, weil er noch mehr Geld raffen will. Weil er in Champagner baden und seinem Autospleen leben muss. Und dann will er auch noch mit allen diesen Luxuskutschen im Triumphzug zurückkehren. Will wieder geehrt und hofiert werden. Will sich als jemand hinstellen, der nicht aus Geldgier gehandelt hat, sondern aus Gewissensgründen. Will kein Verräter gewesen sein, sondern ein Kämpfer für Freiheit und Demokratie. Genügt das, Herr Kommissar? Es genügt, um jemanden zu verabscheuen, aber nicht, um ihm auch den Tod zu wünschen. Mir genügt es auch dafür. Oh nein. Sie haben Aslanow den Tod gewünscht, weil er mit dafür verantwortlich war, dass Ihr Haar über Nacht weiß wurde. Weil er in Frankreich jemanden ans Messer geliefert hat, der Ihnen ganz besonders nahe stand. Weil er also DS-Agenten auffliegen ließ, wodurch einer oder mehrere von Ihnen möglicherweise ums Leben kamen. Deswegen haben Sie Aslanow den Tod gewünscht. Und deswegen auch dafür gesorgt, dass er tatsächlich ums Leben kam. Antworten Sie, Fräulein Jankow. Sie Schwein. Sie elendes Schwein. Reicht, Bruckmeier. Allerdings, ich fürchte, Fräulein Jankow hat Ihre Nerven doch ein wenig überschätzt. Raus mit Ihnen. Hier, nehmen Sie mein Taschentuch, Nadja. Puh. Hat jemand eine Zigarette für mich? Bitte. Danke, Gebert. Und jetzt? Sie meinen, was haben wir in der Hand? Genau. Aus einem eingestandenen Diebstahl nichts, womit ich den Staatsanwalt beeindrucken könnte. Haftschalen wurden bei Nadja nicht gefunden. Eisenbahnfarbe hatten wir in ein paar dunkle Sonnenbrillengläser geblickt. Von dem geklauten Wurfanker ebenfalls keine Spur, nicht gerade viel. Zumal für einen Fall wie diesen. Was meinst du damit? Fälle wie dieser werden lieber zu als aufgedeckt, Charlie. Einige einflussreiche Herren in Frankreich, Deutschland, Bulgarien könnten der Ansicht sein, man solle Aslanow in Frieden ruhen lassen. Na und? Selbst wenn du Nadja hinter Gitter bringen könntest, die eigentlichen Täter sind so oder so in Sicherheit. Ach, 3 taffe Jungs aus irgendeiner Spezialeinheit des bulgarischen Geheimdienstes. Wahrscheinlich Freunde oder Kollegen der aufgeflogenen Agenten. Wenn die 3 in dienstlichem Auftrag gehandelt hätten, wären sie allerdings besser ausgerüstet gewesen und hätten sich nicht ihr ganzes Werkzeug zusammenklauen müssen. Nur das Semtex hatten sie dabei. Gebert? Ja, Chef? Rufen Sie Rohleda an. Sagen Sie, ich hätte ihm einen Vorschlag zu machen. Und was für einen Vorschlag willst du ihm machen? Ach, ist eher ein letzter Versuch, Charlie. Nadja muss sich ja auch ins Club and Racket eingeschlichen und dort herumspioniert haben. Wie hätten die Täter sonst wissen können, welches Zimmer Aslanow bewohnt? Leuchtet ein, aus Baldovan war wohl ihr Job. Und weiter? Da Rohleder das Personal schon am Nachmittag nach Hause geschickt hatte, könnte nur er Nadja bemerkt haben. Wenn das aber nicht der Fall war. Genügt doch, wenn er es bestätigt. Der Mann muss dringend ein paar Pluspunkte sammeln. Er hat also Nadja bemerkt und sie sofort hinausgeworfen. Was hältst du davon? Ist nicht gerade die feine englische Art. Tja, in der Not frisst der Teufel fliegen. Eines verstehe ich allerdings immer noch nicht. Warum ist Nadja nicht mit ihren Komplizen abgehauen? Und warum hat sie sich uns auch noch quasi auf dem Silbertablett präsentiert? Meinetwegen, Rockmeier. Ich dachte, diese Nibelungen-Story... Die war nur ein Vorwand. In Wirklichkeit braucht Nadja einen Journalisten, der den Fall Aslanov publik macht. Sie weiß, dass man solche Affären lieber unter Butter das Brett tritt. Aber gerade daran kann den Täter nicht gelegen sein. Die Welt soll erfahren, was für ein Schwein Aslanov war. Und dass es noch bulgarische Patrioten gibt, die ihre Fahne keineswegs in den Wind der neuen Zeit hängen, sondern Gerechtigkeit üben, wenn Gerechtigkeit gefordert ist. Darauf kommt es Nadja samt Hintermännern an. Und dafür begibt sie sich in die Gefahr, für den Mord mitverurteilt zu werden? Besteht denn diese Gefahr überhaupt? Na, bis jetzt nicht. Na, sehen Sie, das weiß Nadja ebenfalls. Sie ist ja alles andere als dumm. Und mit Sicherheit doch eine Karatekämpferin. Werden Sie ihr den Gefallen tun? Das bin ich schon dem vermischten Dmitri schuldig. Reklame für einen Mord? Wenn die Agenturen einsteigen, könnte es sogar eine Mordsreklame werden. Ach, haben Sie Roli da erreicht, Gebert? Nein, auf seinem Handy hat sich nur ein Herr Lehmann gemeldet. Wie Schulze, Meier, Krause. Der Herr weiß natürlich nichts von einem Oberamtsrat Rohleder. Nee, hat den Namen nie gehört. Tja, Bierbaum, dann saugen Sie sich mal eine schöne Geschichte aus den Fingern. Mordsreklame von Gerhard Herm. Die Rollen und ihre Darsteller: Brockmeier, Harald Leibniz, Gebert, Rufus Beck, Berg, Jörg Hube, Bierbaum, Michael Habeck, Rohleder, Gerd Anthoff, Nadja, Sophie von Kessel. In weiteren Rollen: Peter Bammler, Timo Dirkes, Leopold Gemeinwieser, Horst Koterba, Wilfried Labmeier, Christoph Lindert, Angelika Rosaro, Lars Wellings und Peter Zimmermann. Technische Realisation: Jochen Schäfter und Monika Folger. Regieassistenz: Jörg Schlüter. Regie: Frank Hübner. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1999. Redaktion und Dramaturgie: Johann M. Kamps.